Heute sind wir mal mit dem Blut eurer Kinder. HDA ist mein Name, meine Crew ist voller Killer und die Klinge, sie verführt. Schreckliche Dinge in der Nacht kannst du sie spüren. Wenn sie dich findet, gibt es kein Entkommen. Der Tod sitzt in deinem Nacken, in der Dunkelheit verborgen. Sind es schreckliche Taten, die wir mit dir machen. Erst dann Visagen werden am Tatort hinterlassen für die Nachwelt. Die Nachwelt, die Nachwelt. Schwarz gedrehte Masken, Männer kommen und sie ficken dich. Politiker der Orden, der die ganzen Huren niederstößt. Schwarz gedrehte Masken, Männer kommen und sie ficken dich. Politiker der Orden, der die ganzen Huren niederstößt. Ich nehme mein Messer und schiebe es in Schädel. Die Leute, sie können entgegen der Regel, der Stärkere überlebt. Du nutzt, du kreist meinen Weg. Die Zähne der Säge zerlegt. Körperteile in kleine Stücke. Fachgerecht zerteilt für die Knochen das Beinbeil. Keiner der Menschen könnte es denken, wenn Schwäße des Grauens sich in meinen Fängen entwickelt, entschleiert, entpuppt. Blut, Blut ist mein Getränk und die Mordlust meine Sucht. HDA mit BTK übernehmen diese Szene. Jetzt mit voller Wucht. Jetzt mit voller Wucht. Jetzt mit voller Wucht. Schwarz gedrehte Masken, Männer kommen und sie ficken dich. Kommen und sie ficken dich. Politiker der Orden, der die ganzen Huren niederstößt. Schwarz gedrehte Masken, Männer kommen und sie ficken dich. Kommen und sie ficken dich. Politiker der Orden, der die ganzen Huren niederstößt. Wir sind das erfüllte Bestien und rauben eure Schätze. Bei Dodger Kill, ich ficke deinen Stil und du fressst meinen Stahl. Denn alles, was ich will, ist ein Mordritual. Ich habe die Ziele, die Menschen so viele wie möglich zu vernichten. Den größten Genozid an der menschlichen Spezies mit Freude zu verrichten. Du bist nur ein Opfer für meine Verlangen, die weiteren Schlangen in ihrem eigenen Gift zu bekämpfen. Jedes Licht wird gefressen von der Finsternis.